Schneckenradio. Manchmal spielen sich die lustigsten Geschichten zu Hause ab. Bei meinen Eltern ist vor ein paar Wochen ein Untermieter eingezogen. Besser gesagt, ein Einmieter untergezogen. Der untere Bereich der Rasenfläche ist das Wohnzimmer eines Maulwurfs. Man bemerkt den ungebetenen Gast nur dadurch, dass allmorgendlich ein neuer Maulwurfshügel die Gartenansicht bereichert. Diese Hügel haben meinen Vater auf den Plan gerufen. Man kann den Rasen zwar nicht im Ansatz einen englischen Rasen nennen, aber so ein Maulwurf mit seinen Ausgrabungen, der wurmt schon. Und so zog mein Vater in den Krieg. Da wurden Buddeltunnel geflutet, Flaschen eingegraben, der Rasen mit Forken durchstochert und Haufen platt getrampelt. Das Resultat war leider suboptimal. Der Maulwurf störte sich an nichts. Ich weiß noch nicht einmal, ob er Notiz genommen hat von all dem Radau an der Erdoberfläche. Aber so ist das halt in Deutschland. Ist der Mieter erst einmal eingezogen, dann bekommt man ihn kaum noch raus. Meine Familie ist natürlich so putzig, mir erst einmal nichts von dem Untermieter zu erzählen. Deswegen war ich leicht überrascht, als ich zum ersten Mal meinen Vater vom Frühstück in den Garten rauslaufen sah, mit einer Spitzhacke bewaffnet und kurze Zeit später energisch auf den Rasen einprügelnd. Man gewöhnt sich daran. Jeden Morgen also, wenn sich ein neuer Maulwurfhaufen auf dem Rasen finden lässt, rennt mein Vater zum Rasenprügeln nach draußen. Hoffnungsvoll, ergebnislos, aber unnachgiebig. Der Szenerie wohnt schon ein Hauch von Weltliteratur inne. Wenn mein Vater nach getaner Arbeit die Stufen zur Terrasse zurückschreitet, sich noch einmal umwendet und wie Captain Ahab den Blick über die weite Rasenfläche schweifen lässt. Als wäre es möglich, dass ein Intimfeind an der Oberfläche auftaucht und sich zu erkennen gibt. Sehen Sie in meinem Vater bitte keinen Vandalen. Das hat alles seine Richtigkeit. Arthur Schopenhauer hat einmal ausgeführt, dass man eine Mücke töten darf, wenn sie durch ihr Gesäusel dem Menschen tierisch auf die Nerven geht. Die psychische Befindlichkeit eines Menschen ist als Ausdruck einer höheren Entwicklungsstufe relevanter als das Weiterlebensrecht einer Mücke. Bei so einer Sachlage müssen sich Maulwürfe warm anziehen. Nachdem die bisherigen Techniken nicht anschlugen, half ein Freund und wohl begnadeter Maulwurfjäger weiter. Er lieh Vattern folgenden Gegenstand aus. Was aussieht wie eine Flughafenlandebeleuchtung, ist ein solarbetriebenes Multifunktions-Maulwurfs-Verscheuchungsgerät. Es sendet diverse Signale, negative Schwingungen, Quietstöhne, Flüche und Verwünschungen aus. Und ich bin mir sicher, man kann irgendetwas an ihm auch in PS angeben. Jeder richtige Mann sollte so ein Ding sein eigen nennen. Feierlich wurde diese Speerspitze menschlicher Erfindungskunst gestern Abend in den neuesten aller Maulwurfshügel gepropft und festgedrückt. Beseelt ging mein Vater schlafen und schlief so gut wie lange nicht mehr. Und wie reagiert der gemeine Maulwurf nun auf diese professionell erarbeitete Finte? Er gräbt sich noch einmal durch den Gang zum letzten Hügel, stupst so lange gegen das feindliche Gerät, bis es aus dem Hügel fällt. Die Solarrezeptoren bekommen keine Sonneneinstrahlung mehr, wodurch sich die Batterie entlädt, das Gerät nach einer Weile seinen Geist aufgibt und endlich Ruhe ist. Scheint nicht viel von Schopenhauer zu halten, so ein Maulwurf. Meinem Vater geht es derweil auch ganz gut. Aufgeregt stürmte er eben ins Wohnzimmer und benachrichtigte mich, da draußen ist eine Ratte, und verschwand im Hobbykeller. Bestimmt auf der Suche nach so einer vollelektronischen Solartrötrattenvertreibungsmaschine. Die sollen ja wahre Wunder helfen.